Makeup Night. Guten Abend. Thank you. autopsy. präsentiert. Mayday, The Great Coalition. They're great. Am Samstag, den 16. Dezember, mit 34 DJs und 9 Live-Acts aus 8 Ländern in 3 Hallen. The Great Coalition. Zum Beispiel mit Wes Bam, Marusha, Tala 2XLC, Carl Cox, Steve Mason, Mark Spoon und vielen anderen. Sowie Ravers Nature, Resistance D, Jerry Moon Tracks und den Members of Mayday. Mayday, The Great Coalition. In der Festhalle Frankfurt. Oh great, they're wonderful. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen. 21.31 Uhr, HR3 Radioservice mit folgender Meldung. In Hessen, insbesondere in den Höhenlagen, klettert durch überfrierende Nässe sowie Nebel mit Sichtweiten zwischen 50 und 100 Metern. Auch im Hunsrück und in der Eifel gebietsweise Nebel mit Sichtweiten zum Teil unter 50 Metern. I'm gonna go get some more. 22 Uhr, HR3 Radioservice mit folgender Meldung. In Hessen, insbesondere in den Höhenlagen, glätten durch überfrierende Nässe sowie Nebel mit Sichtweiten zwischen 50 und 100 Metern. Auch im Hunsrück und in der Eifel gebietsweise Nebel mit Sichtweisen zum Teil unter 50 Metern. Und unsere Website im Internet bei Techno Online lautet http://www.techno.de/clubnight. Die E-Mail-Adresse lautet clubnight@techno.de. 22.08 Uhr HR3 Radioservice mit einer Sondermeldung. Achtung Autofahrer. Auf der A45 Gießen-Hanau kommt Ihnen zwischen Altenstadt und Seligenstädte-Dreieck vermutlich ein Fahrzeug entgegen. Fahren Sie bitte in beiden Fahrtrichtungen äußerst vorsichtig und überholen Sie nicht. Wir informieren Sie, sobald die Gefahr vorüber ist. Ich wiederhole, auf der A45 Gießen-Hanau kommt Ihnen zwischen Altenstadt und Seligenstädte-Dreieck vermutlich ein Fahrzeug entgegen. Fahren Sie bitte in beiden Fahrtrichtungen äußerst vorsichtig und überholen Sie nicht. Wir informieren Sie, sobald die Gefahr vorüber ist. Give him a house. Mit DJ Duck, Max Boon, Talla, Pascal Feos, Paul, Timo und Special Guest PCP. Dezember, Beginn 17 Uhr bis 7 Uhr in die Früh. Construction 5. Give him a house. We'll be right back. HR3 Radioservice. Auf der A45 Hanau-Gießen zwischen Langenselbole Dreieck und Altenstadt besteht keine Gefahr mehr durch ein entgegenkommendes Fahrzeug. We'll be right back.

Sven Fate und heute Abend in Ludwigshafen Time Warp 3 in der Walzmühle in der Rheinuferstraße in Ludwigshafen. Da wird's jetzt schon abgehen. Es legt auf heute Abend Richie Horton, Kevin Sanderson, Darren Emerson, DJ Hell, John Aquaviva und ich. Live Earth Nation, Ian Pooley und Rob Acid. Und Unit Möfis. Ich glaube, die sind aus Finnland. Also Einlass war um 21 Uhr, das geht bis morgen früh um 8. Und Earth Nation ist ab 2 Uhr live dran und ich spiele von 3 bis 6. Also wir sehen uns in Ludwigshafen. Thank you. 23.30 Uhr HR3 Radioservice. In Hessen, insbesondere in den Höhenlagen, glättet durch überfrierende Nässe sowie Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern. Auch im Hunsrück und in der Eifel gebietsweise Nebel mit Sichtweisen zum Teil unter 50 Metern. Servus Mike, ich grüße dich. Warum bist du denn heute in Köln? letzte Mal in diesem Jahr mit mir. Speedy J. Fusion, das neue Album Live Fusion. Der war übrigens obergeil im Omen. Und am 22. Dezember haben wir live im Omen an einem Freitag Bandulo aus England. wie gesagt, morgen Abend im Construction 5 Give 'em a House ab 17 Uhr. Mit DJ Doug, Max Boon, Tala, Pascal und viele mehr. Und heute Abend in Ludwigshafen Time Warp 3. In Ludwigshafen in der Walzmühle. Schönes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, Rave On, Silvester im Omen, DJ Frank, Doug und ich, also das geht ja, bestimmt sehr, sehr lange. Wann das Omen zugemacht wird, weiß noch keiner genau, aber ich schätze schon mal, dass wir noch bis Frühjahr machen können. Also bleibt gesund und ich sehe euch in Ludwigshafen oder demnächst im Omen. Ciao.